herzlich willkommen zum Uncast Episode 94. Wow, was eine turbulente Woche das war. Ja, also ich war entsetzt, was alles passiert ist. Zum Beispiel, dass das Google Drive jetzt endlich gestartet ist und also ich habe es ja nicht mehr geglaubt, dass es jemals noch passieren wird. Ja, es ist dann doch noch passiert letzte Woche. Aber es ist ja nicht so passiert, wie ich erhofft habe, aber genauso wie ich es befürchtet habe. Ja, hört sich sehr mysteriös an und das wird auf jeden Fall noch ausführlich jetzt erläutert werden, was das genau bedeutet. Und ich glaube, einige wird das nicht gefallen, weil die Anwendungsbeispiele doch sehr weit auseinander driften offenbar von der Masse der Anwender und jetzt zum Beispiel Leute, die unter Cloud Space eben tatsächlich das verstehen, was die Firmen mal versprochen haben, nämlich das unendliche Netzlaufwerk Cloud. Ja, das heißt also ein Platz, wo man fast unbegrenzt oder unbegrenzt, man hat nicht gesagt fast unbegrenzt, sondern man hat gesagt unbegrenzt Daten ablegen kann. Das hätte ich gern zu einem erschwinglichen Preis. Das gibt's auch in gewisser Weise schon. Ja. Nur hätte ich erwartet, dass Google dem Ganzen da zum Durchbruch verhält. Stattdessen verhelfen sie besseren USB-Sticks ja, zum Durchbruch. Was das im Einzelnen heißt. Also, für mich ist es erstmal eine Enttäuschung pur. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe eben erwartet, dass viel Speicherplatz für einen erschwinglichen Preis vorhanden ist. Die Anbieter wie Dropbox beispielsweise bieten für kleinere Speichermengen bereits sehr, sehr gute Angebote an. Die hat Google größtenteils nicht bei allen Anbietern, aber ich bleibe mal bei dem Beispiel Dropbox, unterboten. Ja, also das heißt 20 GB bei Google Drive ist zurzeit noch günstiger als 20 GB bei Dropbox. 5 GB gibt's frei, kostenlos von Google Drive, 2 GB von Dropbox, wobei man bei Dropbox noch 16 GB bekommen kann, also auf insgesamt 16 GB bekommen kann, kostenlos, nämlich durch Reflinks. Also das heißt, wenn jemand anderes, dem man das vorgeschlagen hat, auch eben einen Dropbox-Account eröffnet und dann kriegt man 500 MB gut geschrieben und somit kann sich dann bis zu 16 GB summieren und ohne dass man dafür etwas zahlen muss. So. Dann gab es ja auch die Promotion-Aktion, zum Beispiel Dropbox-Account, da habe ich einen wunderbaren Dropbox-Account, 50 GB kostenlos, wunderbar. Auch die bieten normalerweise zwar nicht so viel kostenlos Space an und die Preise sind auch okay, ja, in dem Rahmen. Ubuntu One kann durchaus mithalten mit den Preisen von dem Google Drive. Und zu den Google Drive Preisen komme ich jetzt mal. $2.49 im Monat für 25 GB Speicher. Hört sich erstmal günstig an. So, jetzt Google Docs gibt es übrigens nicht mehr. Google Docs wurde komplett ersetzt. Das nennt sich jetzt Google Drive. Jawohl. Also der Name ist... Dass so ein Brand wie Google Docs ersetzt wird durch Google Drive, ist mir unverständlich. Die Android-App wurde ebenfalls umbenannt. Es gibt keine Google Docs-Android-App mehr, die heißt jetzt Google Drive. Entsprechend ist auch das Design etwas verändert, allerdings sind alle Funktionen von Google Docs noch vorhanden. Also die Umstellung ist, also mich hat es erstmal gewundert, dass das Google sich traut, so zu machen, weil ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich meine Dokumente wiedergefunden habe. Und ich war einigermaßen schockiert, dass es einfach so gemacht wird. Man kann auf dem Web, also auf der Web in der Oberfläche kann man nochmal zurückgehen zu dem alten Design. Betonung liegt auf noch, wir kennen das von Google, ja, Google Mail auch. Da ging es eine Zeit lang, kann man auf die alte Oberfläche zurück, aber was natürlich auch Sinn macht, irgendwann ist nur noch die neue Oberfläche die Oberfläche, die Google eben benutzt. Ja, das muss man akzeptieren. Aber das finde ich auch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass der Client ja nichts anderes ist als ein Google Doc Storage Client, wenn man so will, ja. Ah, neu benannt. Also viel mehr gibt es da nicht. Ein richtiges Sync ist nicht vorhanden bei der Android-Applikation. Die gibt es auf Desktops, auf PC und Mac, aber nicht auf Linux. Es gibt also keinen Linux-Client. Der ist zwar angekündigt, aber bis dato nichts vorhanden. Also ganz, ganz mau. Kein richtiger Sync-Client für Android. Überhaupt kein Client für Linux momentan. Kein WebDAV-Zugang, das wäre die Alternative gewesen für Linux-Anwender. Auch kein SFTP, ebenfalls eine Alternative dazu. Und das heißt, momentan den New-Linux-Nutzern bleibt nur der Browser und ich glaube, es braucht nicht zu erwähnen, dass das nicht so das Wahre ist. Und so, naja, das ist eben kein Unterschied zu Google Docs dann mehr. Der Doc Storage, der konnte das alles vorher auch, ja. Nur, dass der jetzt wesentlich teurer ist. Denn ich hab, war einer von den Abonnenten, hab das Abonnent, das Abonnement zum Glück auch noch. Ja. Dazu komme ich aber auch nochmal. Ich habe jetzt 20 Gigabyte für $5 im Jahr. Richtig gehört, $5 im Jahr, 20 Gigabyte. Jetzt kostet dieser Dock Storage inklusive dem Drive eben, also Drive ist ja jetzt Docs, 25 Gigabyte für $2,49 im Monat. Und das in ein, also es ist eine Steigerung von, ja, sagen wir mal, ein paar Prozent, ja, eine Verteuerung von ein paar Prozent. Gut, ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich stinkesauer bin. Deswegen natürlich, ja, ich darf also jetzt keinen Fehler mehr machen. Ich kann den Tarif nicht wechseln, ich kann auch kein 80 Gigabyte nehmen, was vorher gab, für $20 im Jahr. Das nächste ist 100 Gigabyte für $4,99 im Monat. Ja. Dann geht's weiter abenteuerlich mit 200 Gigabyte für $9,99 im Monat, 400 Gigabyte für $19,99 im Monat. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher, so dass wir in diese Bereiche kommen, wo ich also als Minimum voraussetze, nämlich 4 Terabyte, kostet $199,99, also knapp $200 im Monat. Leute, also am liebsten würde ich jetzt in den Googleplex fahren, ja, und würde da irgendjemand am Hals schnappen und ja, also so ein paar Würgemale zufügen. Also ich verstehe das nicht. Das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist, dass eben Google so in Richtung Dropbox-User gehen will, aber keinen Interesse hat an einem echten Cloud-Dienst. Ein echter Cloud-Speicherdienst fängt bei 4 Terabyte vielleicht gerade mal an. Livedrive.com ist da zum Beispiel weit vorne. Und ich habe bisher ja gewartet. Ja, Livedrive habe ich nicht abonniert, diesen Dienst, weil ich dachte, naja, wenn jetzt Google Drive kommt, das wird vielleicht noch was Besseres. Ja, bietet bessere Preise, vielleicht noch mehr Speicher, Unlimited Speicher vielleicht. Ja. Pustekuchen. Also das hätte ich ehrlich gesagt, ich hätte es von Google erwartet. Vielleicht waren meine Erwartungen auch zu hoch. Ja. Möglicherweise. Aber von so einer Firma wie Google hätte ich erwartet, dass sie mehr bietet als ein kleines Start-up-Unternehmen. Ja. Livedrive ist zwar kein kleines Start-up-Unternehmen, sondern die sind schon sehr renommiert, haben auch viele Businesskunden und so weiter und so weiter. Also da sind die Daten, ja, so, ich würde sagen, mindestens genauso sicher wie bei Google Drive. Kostenpunkt 16,95 € im Monat für Unlimited Backup Space für 5 verschiedene PCs. Ja, ihr habt richtig gehört. Unlimited Backup Space. Ja, egal wie viel Terabyte ihr in eurem Rechner habt, könnt ihr Backups kostenlos, was das kostenlos für diese 16,95 € im Monat auf die Server schicken und das mit bis zu 5 verschiedenen Computern. Und es gibt 5 Terabyte, ich habe mich da nicht versprochen, 5 Terabyte für 16,95 € Sync-Speicher, das über die verschiedenen Plattformen gesynkt werden kann. Tja, was soll ich dazu noch sagen? Also eigentlich brauche ich dazu nichts mehr zu sagen. 16,95 für 5 Terabyte und Unlimited Backup Space und $199,95 für 4 Terabyte ohne Backup Space zusätzlich. Also ich bin sprachlos, ehrlich gesagt. Ich bin sprachlos. Ich hätte Besseres erwartet als das, was Livedrive.com bietet, aber nein. Wenn man es jetzt in diesen unteren Gigabyte-Bereichen sieht, ja, da bietet zum Beispiel eben Google Drive mehr für das Geld als Dropbox. Dropbox ist da deutlich teurer. Aber was man auch sagen muss, dafür ist der Sync-Client unerreicht bisher. Ja. Über die verschiedenen Systeme, über verschiedene Plattformen funktioniert das einwandfrei. Wir haben ja schon öfters mal hier in diesen Folgen vom Uncast über Dropbox gesprochen. Der Mo hat sogar mal im Workshop eine Lösung vorgestellt, wie man das alles automatisiert macht, seine Dateien synchronisiert auf dem Tablet oder auf dem Android-Handy hat. Mittlerweile ist es sogar so weit fortgeschritten, dass man das sogar richtig automatisieren kann, ohne irgendwie Workarounds oder sonst irgendwas. Ja, ist also fantastisch, was Dropbox an Sync-Funktionen bietet. Und auch Dropbox ist in vielen, vielen Applikationen, eigentlich in allen Applikationen, die mit Cloud-Speicher zu tun haben und plattformoffen sind, integriert. Und damit kann man das eben auch für verschiedene Apps wunderbar benutzen. Google Drive hat auch eine API, die veröffentlicht ist. Da wird sicherlich auch mehr App-Integration stattfinden bald. Aber im Moment ist da Dropbox ganz klar der Platzhirsch. Und wie gesagt, Dropbox bietet 2 GB auch schon mal frei von Anfang an. Wer jetzt also will, kann es mal probieren. Ich war so frech und habe Reference Link hier in die Podcast-Beschreibung mit reingesetzt. Wenn ihr da draufklickt, dann kriege ich auch nochmal 500 Megabyte gutgeschrieben. Ha! Oder, also wenn ihr draufklickt, euch anmeldet und eben den Desktop-Client mit installiert, ja, dann kriege ich auch nochmal 500 Megabyte. Habe ich Gigabyte eben gesagt, also 500 Megabyte gut geschrieben. Dann freue ich mich auch. Bin immer ganz frech. Aber gut, da hat Google Drive, sage ich mal, noch eine Chance, da anzugreifen, ja, mit diesen Preisen. Wobei ich bin mir ziemlich sicher, dass Dropbox darauf reagieren wird, die Preise genauso senken wird. Ich sehe keinen Vorteil. Also man hat vor allem als Linux-Nutzer jetzt maximal ein besseres Dock-Storage. Als Android-Nutzer ebenso. Auch wenn das sich jetzt schön Google Drive nennt, aber ja, es ist genau dasselbe, was man vorher eben auch schon machen konnte. Ich bin nicht sehr überzeugt und deswegen, ja, ich bin ehrlich gesagt entsetzt und es ist pure Enttäuschung, die mir da ins Gesicht steht, muss ich ganz klar sagen. Also, wow. Es gibt übrigens auch noch eine Alternative bei einem deutschen Anbieter, wer also die Daten nicht unbedingt in den USA verfrachten will, wobei ich halte das für eigentlich vollkommen wurscht. Ja. Der kann zum Beispiel bei Strato das Hydrive Media mal in Betracht ziehen. Die haben momentan ein Angebot 100 GB Speicherplatz für 9,90 €. Moment mal, da muss ich mal gucken, wie es da im Vergleich aussieht. Gut, 100 GB kostet hier $4,99 im Monat. Ja. 9,90 € monatlich bei Strato Hydrive. Dafür gibt es auch ein Tablet-PC gratis dazu. Genau, ein Android ViewPad 7e. Gibt es kostenlos dazu, wenn ihr 100 GB Speicherplatzabonnement für 12 Monate abschließt. Könnt ihr euch gleich noch einem Android-Tablet freuen. Das sollte vielleicht Google auch mal in Betracht ziehen, so als Angebot. Immerhin. Ja. Was auch übrigens fehlt bei Google Drive, ist eine Backup-Lösung. Es gibt überhaupt gar keine Backup. Es gibt gar kein Backup-Programm momentan. Das wird es zwar bestimmt bald geben, mit dieser API, wie gesagt, aber es gibt kein Backup-Programm momentan. Ich konnte es nur noch ein paar Mal sagen. Es gibt kein Backup-Programm momentan. Ich weiß gar nicht, für was man den Cloud Space überhaupt benutzen will. Es ist unfassbar. Also, 3 Monate Backup-Control wäre zum Beispiel auch bei Strato Hydrive Media mit dabei, was das auch immer bedeutet, 3 Monate Backup-Control. Also, zumindest mal gibt es eine Backup-Software. Gut, also ich habe noch andere Alternativen. Also ich habe jetzt eben LiveDrive.com gesagt, da braucht man ja brauchst nichts mehr drüber zu verlieren. Also die Daten und die Angebote sprechen da für sich. Auch noch interessant finde ich, was auch preislich an Google rankommt, ist der Ubuntu One-Speicher. Da ist es so, dass es hier auch 5 GB kostenlos von Anfang an gibt, so wie bei dem Google Drive. Ja. Und dann kann man sich für 2,99 €, hm, ich muss mal gucken, dass ich das nicht falsch sage, dass es auch wirklich 2 Euro ist. Nein, 2,99 $, genau. Ha, seht ihr? Ganz wichtig, 2,99 € im Monat kann man sich 20 GB dazu holen. Und zwar immer in diesen 20 GB Blöcken. Das heißt, wenn man 40 GB braucht, dann eben nochmal einen 20 GB Block dran setzen und nochmal einen 20 GB und nochmal einen 20 GB. So kann man so viel machen, wie man will. Irgendwann rentiert es nämlich nicht mehr. Dann kommt man leicht an die Preise von LiveDrive wieder ran. Ja. Wer das jährlich zahlt, spart also nochmal gegenüber dem monatlichen Preis. Kriegt man also 2 Monate immer geschenkt. Music Streaming geht übrigens auch von Ubuntu One. Ja, sogar in Deutschland. Die haben sich nämlich im Gegensatz zu Google getraut. Und es ist ja rechtlich auch vollkommen einwandfrei. Ja. Music Streaming, wer seine Musik dort hochlädt auf diesen Ubuntu One Files Space oder Cloud Space, der kann das auch abhören. Voraussetzung dafür ist ein Music Streaming Abonnement für 3,99 € im Monat, 3,99 € im Monat. Und damit kann man dann die Android-App auch benutzen, mit der man direkt die Musik streamen kann auf das Tablet oder auf das Handy. In diesem Music Streaming Abonnement ist auch gleich 20 GB Speicher mit drin. Ja, also man bekommt dafür 3,99 € 20 GB Musikspeicher und also Speicher und auch Zugriff zu diesem Music Streaming. Das ist übrigens unabhängig von den 20 GB. Das heißt, die 20 GB können dann einfach dazu gebucht werden, nochmal und nochmal 20 GB, nochmal 20 GB. Und die kann man aber auch natürlich benutzen für die Musik. Genau. Also, ihr seht, da gibt es doch schon ziemlich viele Vorteile bei Ubuntu One. Vor allem, dass der File-Sync ist auch ganz gut gelungen. Ja, also der Desktop-File-Sync unter Ubuntu ist unerreicht. Ja, das heißt, es wird alles wunderbar schön im Hintergrund gemacht. Da gibt es einen Folder, also einen Ordner, und was in dem Ordner ist, wird gesynkt und bumm. Ja, sehr schön. Also File-Sync top. Die Android-App hat da auch sehr, sehr gute Sachen. Die Sync-Funktion ist nicht so gut, nicht ganz so gut wie bei Dropbox, was Android betrifft. Ja, das heißt, wenn man die Dateien auf Android bearbeitet, muss man sie als eigenständige Datei nochmal hochladen, ja, so quasi dann überschreiben. Also ein automatisches Sync gibt es da leider nicht, sondern das geht dann nur in eine Richtung, nämlich vom Desktop auf das Android-Handy. Also das heißt, also wenn man zum Beispiel dann man hat die Datei übertragen, dass man sie auch offline nutzen kann auf dem Android-Handy, und wenn dann die Datei geändert wurde in Ubuntu und man klickt diese Datei an, wird die automatisch nochmal synchronisiert, oder man kann sie auch eben so synchronisieren lassen. Auch ebenfalls bei Dropbox und bei Ubuntu One gibt es eine Funktion, bei der man seine Bilder von der Kamera automatisch hochladen lassen kann auf den Server. Ja. Und das ist so eine Funktion, die auch Google Plus bietet. Ja. Gut. Also, das sollte erstmal ausreichend sein, Informationen für diese Alternativen. Also HiDrive sicherlich auch noch als deutscher Anbieter, wenn auch ein bisschen, sage ich mal, preislich gesehen, ein bisschen abgeschlagen, aber dafür bietet es auch einen sehr guten Android-Client. Ja. Das muss man auch sagen. Ein besserer Android-Client als das Google Drive. Unfassbar! Leute, also wirklich. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, und ich glaube, ich habe noch nie bei einem Thema Google so gebasht wie bei diesem Google Drive, weil ich einfach viel, viel, viel mehr erwartet habe. Gut, dann ich habe es erwähnt, Google Docs App, ja, und das ist der nächste Hammer, ist zu Google Drive geworden. Ja. Google Drive ist ja ist jetzt sozusagen ein Zusammenschluss aus einem Weblaufwerk und dem Docs. So will. Der Aufbau ist jetzt wie auf einer Festplatte, wenn man seine Folder hat, seine Ordner und da drin sind eben die Dateien und wenn man die dann anklickt, dann wird eben gegebenenfalls der Editor aufgerufen, je nachdem, was für eine Datei man anklickt. Ja. Und die Dateien werden auch dann auf den Desktop-Client gesynkt. Ja. Wie gesagt, ein richtiges Sync auf das Google, auf die Android-App, ein File-Sync gibt es so nicht, aber ein Doc-Sync. Das heißt, nach wie vor werden natürlich die Textdokumente und so weiter, wenn die bearbeitet werden im Handy, sind ja auch automatisch bearbeitet, so wie es vorher auch war im Web, ja, und damit auch auf der Desktop-Version. Wie gesagt, Google Doc Storage ist eigentlich, hat sich da nichts geändert. Die App, wenn man die updatet und das Update wird einem vorgeschlagen, dann ändert sich eben der Name von Google Docs auf Google Drive und man hat eine optisch komplett anders aussehende App vor sich, die eben auf dieses Drive zieht. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Entscheidung ist, weil die Leute haben sich ja schon fast ein bisschen wegbewegt von diesen File-Strukturen und jetzt werden sie auf einmal voll mit diesen File-Strukturen wieder konfrontiert und ohne, sag ich mal, ohne Möglichkeit zu sagen, nee, nee, nee, ich möchte lieber mein Docs so behalten, wie es vorher war. Zumindest auf Android geht das so nicht. Noch geht es auf der Weboberfläche. Man fragt sich nur, wie lange. Ich bin da ziemlich verwundert, dass Google so eine radikale Entscheidung einfach so wupp macht. Immerhin etwas Positives konnte ich abgewöhnen der ganzen Sache. Wir sind zeitgleich umgestellt worden hier in Europa mit den USA. Ja, und wer schnell genug war und hat das Google Drive aktiviert, der hat es auch schon. Die anderen müssen noch ein bisschen warten, weil die Nachfrage natürlich so hoch war. Ist ja klar, jeder will jetzt wissen, was da jetzt los ist. Wenn wieder Kapazität vorhanden ist, dann wird es eben umgestellt. Kapazität vorhanden. Das muss man über ein Unternehmen wie Google sagen. Ja. Okay, Dropbox verbessert auch seinen Client. Der bietet nämlich jetzt auch ein Foto-Upload an, der sich so auch richtig nennen darf. Wie gesagt, automatisch, unkompliziert, mit Vorschau. Man kann die Bilder direkt anschauen. Es ist eine richtige Galerie jetzt da drin. Auch das ist ganz gut gemacht. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, bis zu 3 GB extra Speicher zu bekommen, wenn man seine Bilder hochlädt. Beim ersten Mal, wenn man also das erste Mal seine Bilder über diese Auto-Upload-Funktion hochlädt, dann gibt es gleich mal 500 Megabyte kostenloser Zusatzspeicher. Und dann gibt es immer weitere 500 Megabyte, wenn man weitere Bilder hochlädt. Also das heißt, wenn man 500 Megabyte Bilder hochgeladen hat, gibt es nochmal 500 Megabyte und dann nochmal 500 Megabyte und nochmal 500 Megabyte, so lange, bis man eben auf diese 3 Gigabyte Zusatzspeicher kommt. Also, auch das ist wieder ein neues Angebot. Wie gesagt, es wird sich sicherlich noch weiter verbessern, dieses Angebot von Dropbox, bin ich mir ganz sicher. Ja, gut, okay, das war einmal das mit Dropbox und dem Google Drive. Das ist eigentlich, ist das so das Hauptthema gewesen, aber ich kann da jetzt gar nicht mehr länger drauf rumreiten, ohne dass ich ausfallend werde. Und das will ich ja auch nicht, weil man muss ja auch sehen, dass es ein paar positive Aspekte sicherlich gibt, ja. Wie gesagt, der Preis im unteren Segment, also wenn man einen besseren USB-Stick will, was ich persönlich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo da der Sinn darin liegt. Ja, aber wenn man es eben braucht, gut, 5 GB kostenlos, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Wie gesagt, die anderen Anbieter haben auch immer alle kostenlose Angebote. Aber dann das erste Angebot mit 25 Gigabyte mit $2,95 im Monat. Wer da jetzt noch kein Google Doc Storage gekauft hatte, ja, der wird sich da vielleicht freuen. Im Vergleich zu Dropbox, ist das in diesem Bereich, ja, besser. Aber wer eben jetzt Google Doc Storage vorhatte, so wie ich, dem wird die Galle überlaufen, ja, weil es jetzt so viel teurer geworden ist, das Ganze. Hätte ich das gewusst, hätte ich vorher noch ich glaube, 200 Gigabyte wäre dann wieder gewesen, hätte ich ein 200 Gigabyte aber nochmal abgeschlossen, das wäre auch nicht so teuer gewesen. Ich glaube, das wären $50 Dollar gewesen im Jahr. Ja, wenn wir uns nochmal $10 im Monat, ja, also da hätte ich dann etliches noch gespart, aber leider habe ich das ja nicht ahnen können, dass Google einen Preisaufschlag von ja, so viel Prozenten macht. Ich muss mal ausrechnen, ja, wie viel das dann effektiv wäre. Aber das ist mir jetzt zu blöd. Ihr könnt es selbst ausrechnen, dann seht ihr, dass das eine Preiserhöhung ist, das eine Unverschämtheit ist, eine unglaubliche Frechheit, finde ich das. Ja. Also als Google Doc Storage Besitzer kann man da nur den Kopf schütteln und fragen, was da passiert ist. Gut. Also Nintendo Wii U, das ist ein anderes Thema, was mich noch da recht verwundert hat. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass die neue Nintendo Wii U doch mit Android ausgeliefert wird, dieses Tablet-ähnliche Teil, dieser Controller, der auch ein komplettes Tablet beinhaltet, da soll eventuell auch Android zum Einsatz kommen, beziehungsweise ein System, das komplett auf Android basieren soll. Wow. Also, wäre die logische Sache. Ja, weil da ist ein offenes System, das Nintendo so anpassen kann, wie sie es sich für ihre Vorstellungen gerne erträumen oder gerne machen wollen. Und da hat Nintendo auch gut Erfahrung damit. Das heißt, da würde sicherlich die entsprechenden Probleme ruckzuck gelöst werden, damit das eben hundertprozentig läuft. Nintendo ist da ziemlich gut drin. Ja, das Einzige, was mich davon abhält, diesem Gerücht sofort blind zu vertrauen, ja, ist natürlich, dass die eigenwillige Haltung von Nintendo gegenüber Android und anderen Smartphones, ja, da wurde fast, ja, wie soll ich sagen, da wurde fast schon geschimpft, oder was heißt fast schon, da wurde schon geschimpft gegen diese Smartphone-Spielereien, ja, und abfällig auch sich darüber geäußert, und was Nintendo würde nie für sowas Spiele machen, weil sie glauben, dass die Spielqualität dafür bei ihnen viel zu hoch ist, ja, und die Spielkultur wird über den Jordan gehen und so weiter. Hat aber alles nichts genützt, die Spiele im Smartphone-Sektor sind kometenhaft ausgestiegen, und die Zahlen von den mobilen Handheldgeräten, die gehen weiter nach unten, ja, im Konsolenmarkt. Also da sieht man es ganz klar, wohin der Trend geht. Dann hat ja Sony auch angefangen, mit Android und Spiele richtig durchzustarten, ja, mit der Sony Xperia Play beispielsweise. Das hat richtig eingeschlagen, und da zeigt Sony, dass eine Verschmelzung von Android und ihrer PlayStation-Plattform, das war erstmal gar nicht vorstellbar. Jetzt ist sie vorhanden, jetzt ist sie da. Ja. Die Android PSP ist Realität im Prinzip. Und das wäre aber auch gleichzeitig ein Grund wiederum zu sagen, ja, dann macht aber Nintendo das nicht, weil die wollen sich ja auch absetzen von dem Konkurrent. Auf der anderen Seite, wenn die das System vollkommen anpassen, ja, dann wäre es denkbar. Aber wie gesagt, ich bin da noch skeptisch, weil eben Nintendo so ein Eigenbrötler ist und lieber alles von Grund auf entwickelt, statt bereits bestehende Lösungen zu nehmen und das in ihre Systeme zu integrieren. Sei es jetzt Hardware, wie zum Beispiel die Disks, ja, oder eben auch die Software, wobei das ja früher sowieso kein Thema war bei den Konsolen, da hat sowieso jeder sein eigenes System gehabt, aber jetzt, ja, ist halt natürlich da die Frage. Das wäre auf jeden Fall sehr vorteilhaft für Nintendo, weil dann doch einige Casual Games leichter zu portieren wären von den vielen Android-Entwicklern. Und da könnte sicherlich Nintendo auch davon profitieren. Aber gut, wollen wir mal abwarten. Das Gerücht ist jedenfalls vorhanden und ich bin mal guter Dinge, dass da vielleicht zumindest mal noch weiter darüber diskutiert wird, bevor es dann bestätigt wird oder gnadenlos niedergemacht wird, dieses Gerücht. Ja, so, und ich habe jetzt schon ein paar News mit reingeflochten in das Thema, in die Themen, weil ja das mit dem Google Drive da, ja, da gerade sich, ja, die Hand gegeben hat mit den News, nämlich eben, dass die Docs-App geändert wurde und Dropbox verbessert wurde. Deswegen komme ich gleich jetzt zum Sony S-Tablet. Dafür ist jetzt das Ice Cream Sandwich Update verfügbar. Jawohl, wieder ein Sony-Gerät, das verfügbar ist. Ja. Mit Ice Cream Sandwich. Die Besitzer werden sich sicherlich freuen, denn gerade im Tablet-Bereich ist Ice Cream Sandwich noch wichtiger als im Handy-Bereich. Und da ist es schon unersetzlich wichtig. Ja. Und ja. Wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Übrigens, Sony sind immer noch nicht alle Neo-V-Geräte aktualisiert worden. Das geht dann nach SI-Nummern und erstaunlicherweise gibt es immer noch viele Geräte, die diese Bezeichnung haben, Neo-V, ja, MT11, und trotzdem kein Update bekommen haben bisher. Und die Leute können nur warten, bis eben da dann ein richtiges, also das Android 4.0.3 Update dann vorliegt. Ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert. Es ist ja schon wirklich zum Heulen, aber immerhin fängt Sony gerade jetzt an, während LG, ja, die haben jetzt gerade noch ein neues Gerät rausgebracht mit Gingerbread. Ja, also das hat mir der Markus gerade berichtet gestern und ja, ich will jetzt darüber nichts sagen. Vielleicht sagt der Markus noch was dazu in einer der nächsten Folgen. Aber ja, traurig, traurig. Gut, also Sony Tablet S Benutzer, die können sich jetzt hier in die Reihe der Leute einreihen, die da alle 5 Minuten auf Softwareaktualisierung drücken. Softwareaktualisierung, ja, gucken, ob eine neue Version von dem Betriebssystem vorhanden ist. Jawohl. Auch ein Update bietet Skype. Das war ja dringendst notwendig, ein Skype-Update für Telefone. Es werden jetzt noch mehr Telefone unterstützt. Ja, das Voice-over-IP wurde verbessert, die Leistung von der Videotelefonie, aber auch, und das wundert mich, die Text-Chat-Funktionen wurden deutlich verbessert, vielleicht auch um sowas wie WhatsApp entgegenzuwirken. Wie gesagt, ich konnte es ja nie verstehen, was mit der WhatsApp-App da sich, was da auf sich hat damit, warum das so viele Leute benutzen, weil Alternativen gibt es zusammen mehr, G-Talk, E-Mail, ja, Skype. Und Skype ist auch kein Unbekannter, ja. Gut, aber ich möchte da jetzt gar nicht drauf rumreiten, das hat sicherlich seine Gründe, aber Skype musste dringend ein Update erfahren, weil die App hat massive Probleme, das hat auch dazu geführt, dass ich dann im Prinzip auf beiden, sowohl auf dem Tablet als auch auf dem Handy, die Apps, Skype runtergehauen habe und stattdessen lieber über SIP telefoniere. Auch wegen natürlich wegen der Telefonnummer, das ist vielleicht auch noch eine Sache, die sollte vielleicht Skype endlich mal machen, dass man auch eine einheitliche Nummer hat über den Android-Client, dass man dort auch angerufen werden kann über eine normale Telefonnummer. Das geht nämlich mit jedem x-beliebigen SIP-Programm. Zum Beispiel diesem C-SIP-Symbol, was ich da einmal vorgestellt habe als App der Woche. Also es gibt auch so eine Low-Quality-Video-Recording-Funktion, das ist auch das immer heißen soll, oder? Das sollte es zumindest High-Quality sein, jetzt ist nur Low-Quality. Also auf jeden Fall Video-Recording, das ist interessant, auf einem Mobiltelefon. Aber wichtiger ist halt, dass viele Bugs beseitigt wurden und dass jetzt auch mehr Telefone unterstützt werden, also mehr Handys werden jetzt unterstützt. Das ist ja ein Problem bei Skype gewesen. Die haben das irgendwie so programmiert. Also ich finde es nicht sehr intuitiv programmiert dann. Die Guidelines wurden da wahrscheinlich vollkommen außer Acht gelassen, dass es nicht auf den meisten Handys läuft. Stattdessen wird jedes Handy Modell für Modell hier hinzugefügt. Das ist eigentlich äußerst schade. Aber das wurde immerhin jetzt etwas verbessert. Skype, also neue UI sieht neu aus, ein ganz neues Design und eben auch komplett rund erneuert, was die Funktionen im Innern betreffen. Ja, und da kann man also guter Dinge sein, dass da vielleicht das dann etwas stabiler läuft als bisher. Play Movies, dieser Movie-Bereich, der innerhalb des Play Stores vorhanden ist. Der war ja bisher auf die USA beschränkt. Halt. Nicht jetzt in Begeisterungsstürme ausbrechen, ja. Das bedeutet nicht, dass er bei uns verfügbar ist, wenn ich das so sage, sondern er ist jetzt auch in Australien verfügbar, ja. Also, Australien und USA können sich jetzt Filme anschauen. Europa nicht. Immer noch nicht, ja. Warum? Weiß nicht. Filmgesellschaft. Da ist es ja nicht wie bei Google Music. Also da kann ich Google jetzt nicht die Schuld geben, dass wie bei Google Music, dass es nicht funktioniert bei uns, weil ja, also ist ja rein zum Anschauen von Filmen, die man dann eben gegen Gebühr bezahlt. Und da braucht man natürlich Verhandlungen mit den Filmgesellschaften. Im Gegensatz zu dem Google Music, wo man ja auch seine eigene Musik hochladen kann, da braucht man keine Verhandlungen mehr, weil das einfach Cloud Space ist und der Benutzer selbstverantwortlich ist dafür und dann eben seine eigenen Inhalte quasi wieder streamen kann. Das hat auch Google gesagt, ist rechtlich unproblematisch. Tja, dann ist natürlich die Frage, warum haben sie es nicht getan bis jetzt? Immer noch nicht in Deutschland. Google Music gibt es immer noch nicht in Deutschland. Asche auf das Haupt von Google deswegen. Aber hier bei den Movies ist es natürlich zu verstehen, wenn da die Filmgesellschaften, die Filmfirmen, die Rechteverwerter sich querstellen in Deutschland, dann kann eben Google auch nichts machen. Und ja, in Australien haben sie sich offenbar nicht ganz so quergestellt. Und deswegen ist es dort besser. Und deswegen haben die jetzt schon den Genuss von Leih- und Kauffilmen über den Google Movie Store. Ganz genau. Wow. Also ich hätte nie gedacht, dass Australien mal vor Europa in den Genuss dieser Filme kommt. Was ist nur passiert? Die Filmfirmen wollen anscheinend kein Geld verdienen bei uns, habe ich so das Gefühl. Die Medienfirmen. Genau wie das Ganze mit der AGEMA und YouTube, also ich weiß nicht, irgendwie hat die haben sich in so vielen Ländern schon geeinigt, vielleicht hat die AGEMA auch gar kein Interesse dran, dass die Künstler Geld verdienen, denen entgeht Millionen jeden Monat, aber naja, okay, gut, was soll's, das müssen die unter sich ausmachen, ich kann da nur den Kopf schütteln und sag, gut, wenn ich keine Möglichkeit bekomme, bei solchen Sachen Musik zu hören. Also ich glaube, die Künstler brauchen die Hörer dringender als die Hörer die Künstler brauchen. Und Alternativen gibt's immer. Ja. Und schlimmer noch, die Künstler sind schon sauer auf die GEMA. Die wollen nämlich gern den Leuten ihre Musik nahebringen. Und das ist ja das ganz Schlimme. Künstler haben noch was geleistet. Die Rechteverwerter, die haben gar nichts geleistet. Und die blocken jetzt ab und versagen den Künstlern das Geld, das eigentlich die Leute schon gern zahlen würden, wenn sie es denn angemessen könnten. Ja. Nun gut. Also weiter geht's. Was haben wir noch? Samsung-Werbung in Australien. Das war ja ein richtiger Hammer, weil wir gerade in Australien sind. Ja. Es gibt da so eine Aktion von Samsung, die nennt sich Wake Up. Und müsst ihr euch vorstellen, auf einmal kommt ein riesengroßer schwarzer Bus angefahren. Ja, riesig groß, mit 2 Etagen, glaube ich. Mit einem riesen, schwarzer Bus mit einem riesen Aufdruck Wake Up. Und dann kommen Dutzende von Menschen rausgestürmt mit Schildern, die Wake Up haben, auch in schwarz, stellen sich vor den Apple Shop und schreien in den Shop, dem auch die Kunden stehen und die Mitarbeiter, Wake Up, Wake Up, Wake Up. Also besser hätte ich es nicht machen können. Den Leuten und der Firma, den Kunden dieser Firma und der Firma zu sagen, wacht auf. So, und da ist man natürlich sofort davon ausgegangen, dass diese Aktion von Samsung stammt. Ja, vielleicht ist es so. So eine Urban oder so eine Camouflage, ja, Werbeaktion. Die haben es jedenfalls dementiert wieder. Das wäre keine Aktion von ihnen gewesen. Ja. Ich finde es schade eigentlich. Ich hätte gehofft, dass das eine offizielle Aktion gewesen wäre, aber nein, nein, nein, offenbar nicht. Zumindest sagt es jetzt Samsung. Das Design jedenfalls hat hingehauen. Es kann natürlich auch eine PR-Agentur sein, die sich hier in Szene setzen wollte. Auf jeden Fall haben die, muss ich mich bei dieser Werbeagentur bedanken. Danke. Das war richtig genial und sowas könnte man vielleicht auch mal so hier in Europa machen, ja, dass man so mal so vor Geschäften einer bestimmten Kette geht, die Apple da vertreibt, ja, die Apple-Produkte vertreibt und da mal vielleicht mit Plakaten oder so die Benutzer und vielleicht auch die Angestellten, ja, auffordert, mal aufzuwachen, wake up. Ja, finde ich ganz okay, weil man, irgendwie muss man ja, ich erinnere mich da immer an die Lemmings-Werbung, ja, die mal Apple selbst gemacht hat, um IBM eben zu dissen, ja, und wo dann eben diese Leute im Anzug und Krawatte so nacheinander gefolgt sind, dem Vordermann in den Abgrund, ja, die einen schönen Aktentäschchen und Apple da natürlich dann rausstehen wollte, so halt, Moment mal, ja, wir sind anders, ja, okay. Und ich meine, das könnte man jetzt gut übertragen. Ja? Also heutzutage sind die Lemminge in diesem Video, sind heutzutage die Apple-User. Ja? Das muss man ganz knallhart sagen, die in den Abgrund laufen mit der Masse, ja? Während dann andere wiederum nebendran stehen und den Kopf schütteln und sagen: Leute, wacht mal auf, bevor ihr alle runterstürzt. Ja? Tja, so ändern sich die Zeiten. Wer hätte das gedacht? 1984 oder 1900. 85, ja. Wer hätte das gedacht? Ich nicht, ich nicht. Tja, so ändern sich Feindbilder, ne? Aus IBM wird uninteressant, aus Microsoft wird, naja, sagen wir mal, es gibt Schlimmere. Apple wird von gut zu böse. Ich hoffe, dass das Google nicht sich auch im Laufe der Zeit so transformiert, aber auszuschließen ist das auch nicht, ja. Das muss man auch knallhart sagen. Nun ja. Okay, also, dann, ich habe da auf jeden Fall auch einen Link reingesetzt. Da hat auch ein Blogger schön darüber das auch festgehalten in Bild und Ton. Super, genial. Ja, ich finde es, wer immer das auch getan hat, diese Aktion Wake Up, fand ich super toll. Danke. Google Maps wurde ebenfalls aktualisiert. Wir haben ja Updates ohne Ende hier. Ja? Und zwar sind jetzt auch Höhendaten verfügbar. Das ist wichtig, wenn man zum Beispiel eine Tour plant, vor allem Wandertouren. Ja? Da werden jetzt auch die Höhenmeter mit eingerechnet, so ja, dass man ja sagen kann, wenn man jetzt rein von der Luftlinie ausgeht, beziehungsweise von dem Weg ja, ausgeht, das sind ja die Höhenmeter nicht mit dabei. Entsprechend, wenn man zum Beispiel jetzt eine, sagen wir mal, der Weg an sich auf der Karte wäre dann 500 Meter. Aber innerhalb von den 500 Metern geht es nochmal 500 Meter hoch. Dann sind wir bei 1 Kilometer, eben nicht nochmal 500 Meter. Und da kann es natürlich Auch mit dem Auto bei längeren Strecken, wenn man bergische Strecken fährt, kann es dann natürlich auch zu Abweichungen kommen, ne? Weil eben diese Höhenmeter nicht mit einberechnet sind. Das ist jetzt anders, das ist jetzt mit drin, sehr schön. Also eine sehr wichtige Verbesserung auch. Und es ist jetzt die Maßstabsanzeige, die vorher nur in den Labs-Funktionen aktiviert werden musste. Die gibt es jetzt standardmäßig zum Einblenden. Eigentlich, ich finde, das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn ich irgendwie eine Karte angucke, möchte ich ja einen Maßstab sehen. Ja, wie viel jetzt, oder wie groß die Entfernung in Metern auch ist. Und die kann man sich jetzt da unten offiziell einblenden lassen. Also das ist wie bei jeder Karte eigentlich das Wichtigste, so dieser Maßstab. Da man ja reinzoomen kann, ist das ja kein fester Maßstab. Da muss man ja irgendwo eine Anzeige haben, ist klar. So, und dann noch was Unerfreuliches. Jetzt hoffentlich werdet ihr jetzt nicht gleich böse werden. Ja. Es gibt Gerüchte, nämlich das Nexus soll auch von Samsung sein. Das nächste Telefon soll auch von Samsung sein, das nächste Nexus-Telefon. Ich finde es schade. Ja, ich finde, jetzt ist Samsung so oft hintereinander dran gewesen mit den Telefonen. Jetzt müsste mal wieder eine andere Firma machen. Und ich meine, das HTC mit dem One X hat eine super Hardware. Eine super Hardware. Ja, und eine furchtbare Software. Ja, ich bleibe dabei bei meiner Meinung. Eine furchtbare Software. Und ich hätte mir gewünscht, dass das neue Nexus vielleicht dann eine weiterentwickelte Version von einem HTC One X ist. Ach, ich wäre vielleicht sogar zufrieden gewesen mit dem HTC One X. Wobei natürlich, man muss bedenken, im Jahresende soll das neue Nexus ja rauskommen. Muss man bedenken, dass bis dahin auch wieder sich ein bisschen was entwickelt. Also vielleicht eine verbesserte Version vom HTC One X als neues Nexus-Telefon. Laut den Gerüchten, Pustekuchen. Auch das nächste Handy soll angeblich von Samsung sein und ich finde es nicht ganz so gut. Muss ganz ehrlich sagen. Nicht nur, damit jetzt eigentlich auch mal wieder was anderes kommt an Hardware, sondern auch, weil gerade das letzte, das Galaxy Nexus ja sehr, sehr gut war oder ist, aber es ist eben nicht das, sage ich mal, was besonders aus der Reihe tanzt. Ja? Und dasselbe Telefon von Samsung, einen anderen Namen. Ich finde es nicht ganz so gut, wenn jetzt schon wieder Samsung das neue Nexus macht. Und ich hoffe, dass sich das Gerücht nicht bewahrheitet, wenn auch einiges darauf hindeutet, denn das ist auch ein ganz, ganz schlechtes und ganz, ganz übles Signal für die anderen Hersteller. Wenn die nämlich denken, dass Samsung und Google jetzt hier quasi schon von vornherein festlegen, ja, das neue Nexus ist von Google, dann kann das negative Auswirkungen haben. Das war ja auch dasselbe, was in der Diskussion war, nachdem eben Motorola gekauft wurde von Google. Der Deal ist immer noch nicht ganz über die Bühne, aber so gut wie. Wurde eben gleich die Befürchtung laut, dass vielleicht eben jetzt die neuen Nexus-Telefone nur noch von Motorola kommen und die anderen Hardware-Hersteller eben keine Chance mehr haben. Deswegen war mir fast klar, dass das neue Nexus nicht von Motorola sein wird. Ja? Weil das hätte auch wieder ein Signal gesendet zu einem Motto. Oh, seht ihr? Wir haben es ja gleich gesagt. Google kauft Motorola und schon sind die neuen Nexus-Telefone von Motorola. Ja? Aber Google hat versprochen, dass sie genau abwägen, wer das beste Angebot macht. Aber wenn ich mir so das Nexus One angucke, und dann muss ich sagen, ich hoffe, dass es eben das nicht bewahrheitet, dass Samsung das neu macht. Weil ich weiß es genau, wenn es sich bewahrheiten sollte und Samsung bringt das neue Nexus-Telefon, dann wird es das sein, was Samsung immer gemacht hat. Nämlich Telefon, die sie selbst schon rausgebracht haben, als Nexus-Telefon nochmal unter Google rausbringen. Nämlich dann ist das neue Google-Telefon nichts anderes als ein leicht verändertes Samsung Galaxy S3. Da lege ich jede Wette, da lege ich die Hand dafür ins Feuer, jede Wette schließe ich dafür ab, dass es nichts anderes wäre als ein Galaxy S3. Das wird nämlich auch zeitlich hinkommen. Noch ist das S3 nicht draußen, es wird noch eine Zeit lang dauern. Dann kommt es raus und ein paar Monate später kommt es Google Nexus irgendwas. Ja. Und das passiert dann auf dem S3. So war es beim Galaxy Nexus, ja, beim S2, beim Galaxy Nexus S, beim S1, ja, also sozusagen, ja, das Galaxy Nexus. Es war also immer wieder rum ein Telefon, das eigentlich schon draußen war bei Samsung, und das wurde dann einfach nochmal gemacht. Und deswegen ist es auch immer wieder an der Grenze von dem, wo man dann sagt, ja, okay, das ist natürlich genial, und sagt, naja, okay, also gibt's ja schon. Also so der richtige Hammer ist das dann nicht mehr. Wenn ein neues Nexus, dann sollte es auch was sein, wo die Leute dann, boah, bumm, die Kinnlade fällt runter, und das war ja noch nie da. Ja, so muss ein Nexus sein. Aber nicht die alten aufgewärmten Kamellen, sage ich jetzt mal knallhart, wobei das natürlich total ungerecht ist, aber damit ihr wisst, was ich meine. Die aufgewärmten Kamellen von Samsung nochmal neu vermarkten dann. Wie gesagt, das hört sich jetzt so schlimm an, aber das ist es natürlich nicht. Also ein Galaxy Nexus ist absoluter Hammer. Ja. Nur eben, wenn man das zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, war eben auch schon das S2 im Prinzip verfügbar, und dann hat es einem halt nicht mehr die Schuhe ausgezogen. Das ist halt das Problem. Und ich glaube halt, um die vielen ja, Presse, Organe, Presse, also Publikationen und so weiter zufriedenzustellen, ja, TechCrunch, ja, da muss man immer eben noch mehr bringen, als man eigentlich machen müsste, wenn man ja einen Fruchtnamen hätte. Ja. Dann kann man ja alles machen, und dann, oh, super, super, super. Aber wenn man Google ist, dann muss man schon gucken, dass man, oder es ein Android-Gerät ist, dann muss man schon gucken, dass man überdurchschnittlich gut ist. Da kann man nicht nur besser sein, da muss man wirklich fantastisch sein, bevor man da ein bisschen Anerkennung kriegt in der Pressewelt. Ja, Asus ist zwar immer noch nicht ganz aus dem Rennen mit den Tablet-Gerüchte, die da kommen. Und das, wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe bezweifelt vor, ich glaube, ein, zwei Uncasts, dass es das Nexus-Tablet von Google verkauft wird. Irgendjemand hat das gesagt, dass es passieren wird, dass Google selbst das Nexus verkauft. Da habe ich gesagt, nee, kann nicht sein, weil die haben ja schon das Nexus One probiert, über den eigenen Store zu kaufen. Das war ein Flop. Der Verkauf im eigenen Store, ein richtiger Flop. Deswegen werden sie das nicht nochmal machen. Und jetzt scheine ich aber lügengestraft worden zu sein, denn es sieht aus, das Galaxy Nexus wird es demnächst auch im Play Store geben, aber ich kann nicht wuschen, nur in den USA. Ja. Das heißt, Google verkauft wieder Telefone. Nein, das hat doch Eric Schmidt hat doch gesagt, das werden wir nie wieder tun. Ich weiß, Eric Schmidt ist nicht mehr CEO, aber jetzt machen sie es doch wieder. Und damit ist es natürlich auch wahrscheinlicher geworden, viel wahrscheinlicher, dass auch das Nexus-Tablet dann im Play Store verkauft wird. Play Store hat nämlich in den USA auch einen Hardware-Abteil. Und dass dann eben das tatsächlich wieder im Bereich des Möglichen ist, man glaubt es kaum. Also das wollte ich auch noch mal kurz erwähnen. Ja. Naja. Gut. Also, dann haben wir noch Google Plus. Die Zuschriften zu Google Plus. Da gibt es erstmal was noch in eigener Sache. Der Roland Emmerich hat mal geschrieben: Rio, prüfe doch bitte mal den RSS-Feed. Bei iTunes ist die neueste Folge Nummer 87. Ich war total perplex. iTunes? Also ich habe den Feed in iTunes nie eingerichtet. Ja, das sollte nie über iTunes verbreitet werden. Ich kann mir das jetzt so vorstellen, ab Folge 87 wurde das nicht mehr weitergeführt über Mibio.com. Die haben nämlich den Uncast wie hunderte andere Podcasts einfach so gelöscht, ohne irgendwelche Benachrichtigungen oder ähnliches. Das ging einfach nicht mehr. Und weg war der ganze Cast. Ja. Die MP3 betrifft das natürlich nur. Immer Ärger mit MP3. Ja. Meine Güte. Gut, auf jeden Fall gibt es eben bei der Abfolge 87 nicht mehr bei Mibio, sondern wurde über eine andere Quelle verbreitet. Den MP3-Feed, den richtigen MP3-Feed, findet ihr natürlich auf der Seite ancast.cnetcast.com, rechts in der Seitenleiste unter Feeds. Dort könnt ihr den auswählen. Jo, da eBay Bo hat dann auch wieder geschrieben, G-Drive ist gestartet und nach der letzten Folge an Carsten Rios Erwartungen bin ich auf das Urteil gespannt. Ich finde das Zusammenlegen von Docs und Drive sinnvoll und die Installation von G-Drive Win war erfolgreich simpel. Die App gefällt mir soweit ganz gut, aber es fehlen mir wichtige Funktionen. Ich nutze HiDrive für Sicherungen, zum Beispiel WhatsApp. HiDrive bietet mir einen Datei-Explorer und die Möglichkeit, ganze Ordner hochzuladen. Ich hoffe, die Funktion kommt noch, sonst muss ich wohl beide benutzen. Bei dem Thema fällt noch eine Frage ein, warum gibt es von Google keinen Dateibrowser für Android? Also, ich meine, meine Meinung zu G-Drive habe ich, glaube ich, klar und deutlich heute geäußert. Ja? Und das mit den Zusatzfunktionen, die fehlen, da mit diesem Sync, kann ich nur recht geben. Ja, also es ist zurzeit nicht sinnvoll, da damit versuchen, irgendwas zu syncen. Ja? Die Zusammenlegung von Docs und Drive ist zwar sinnvoll von der Art her, also von der reinen Überlegung her, ganz klar, aber wie das passiert ist, dass das jetzt wie ein Laufwerk ist, ich glaube, wie gesagt, da werden viele Leute Schwierigkeiten damit haben, die eben Docs wollen. Docs, Google Docs. Und die von Google Drive vielleicht von dem Namen sogar eher abgeschreckt sind, weil sie was Böses gehört haben über Cloud Space. Warum gibt es keinen Dateibrowser für Android von Google direkt? Ja, ich glaube, zumindest war das mal so, dass Google eben auch von diesen File-Geschichten weggehen wollte. Ein bisschen, vielleicht gibt es demnächst auch wieder einer. Ja? Und möglicherweise wird es wohl, oder wird es früher oder später so als Ergänzung zu dem Google Drive oder in der Google Drive App integriert einen File-Browser geben, nämlich um Files auch auszuwählen, die man uploaden will. Bisher läuft es halt so, man muss einen File-Browser auswählen, so einen File-Manager, einen Dateimanager auswählen. Dort kann man dann die Datei auswählen und das wird dann zurückgemeldet an die G-Drive-App, zum Beispiel eben sowas wie File Expert, genau. Das können wir also installieren, das damit dann machen. Warum? Ja, also wie gesagt, ich denke, dass deswegen war, weil Google wollte sich eigentlich von der File-Struktur verabschieden. Das hat auch mal ein maßgebender Google-Mitarbeiter gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Der ist zu Google gewechselt und hat es dann da verkündet. Und jetzt hat er sich da offenbar anders überlegt, weil alle das G-Drive wollen. Und jetzt sieht es auch so aus, jedenfalls wenn man das Google Docs ansieht, dass da 180 Grad Kehrtwendung gemacht wird und jetzt wieder alles auf File-Strukturen schwenkt. Und naja, mal gucken, wie das wird. Dann der Thomas schreibt, gibt es eigentlich für die Google Smartphones auch ein hoffentlich nicht Provider Branding? Da muss ich sagen, leider ja, es gibt ein Provider Branding. Das Nexus One und das Nexus S hatte auf jeden Fall ein Provider Branding. Das weiß ich direkt aus erster Hand. Und zwar beides war da vom Vodafone. Die anderen mussten warten. Das Nexus S hat auch eine ganze Zeit lang gedauert, bis es ohne Branding auf den Markt kam bei uns. Und beim Nexus One waren die Probleme frappierend mit Updates. Die haben nämlich viel, viel länger gedauert als die anderen Versionen vom Nexus One. Bei dem Nexus S war es zwar nicht ganz so schlimm, aber immer noch sehr nervig. Also da ist tatsächlich, ist halt eine gebrandete Version. Und ein Mitarbeiter hat mir auch direkt von Vodafone hat mir direkt gesagt, auch es gibt bei Vodafone keine Handys ohne direktes Branding. Boom. Ganz einfach. Und was jetzt mit dem Google Nexus ist, da bin ich ein bisschen überfragt. Da habe ich jetzt aktuell keine Infos dazu. Ich gehe aber davon aus, dass es auch bei diesem Gerät Provider Branding geben wird. Übrigens, bei O2 wurde mir wiederum versichert, dass sie überhaupt kein Branding mehr machen. Ja, außer bei Handys, die jetzt selbst unter ihrem Label oder im Auftrag von ihnen halt eine spezielle Version hergestellt wurden. Ansonsten machen die kein Branding mehr, sind also offen für die normale Version. Und ja, das sollte also bei denen dann gehen. Aber leider ja, es gibt tatsächlich Google-Smartphones, die ein Branding haben. Nicht zu fassen. Das war's auch bei Google Plus. Und deswegen komme ich jetzt zur App der Woche. Nach der ganzen Aufregung, da gibt's doch eine schöne Möglichkeit abzuschalten, nämlich mit Zenbound 2. Zenbound 2, der Name lässt schon erahnen, ja, sphärische Klänge, japanische Zen-Kunst, ja, die da mit eine Rolle spielt. Was muss man damit machen? Hört sich skurril an. Man muss schöne Figuren, ja, umwickeln mit einer Schnur. Das ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Und der Schwierigkeitsgrad steigt auch gleich rapide an mit den jeweiligen Steigerungen dann von den Levels. Grafisch ist es richtig schön gelungen. Ein bisschen Power muss das Handy haben. Also ich glaube, unter 1 Gigahertz Single Core allerdings braucht man dann gar nicht erst anzufangen mit diesem Zenbound. Es sei denn, man will eine Ruckelorgie haben. Ich lasse mich aber gern noch eines Besseren belehren, wenn es jemand zum Laufen kriegt mit weniger Leistung. Und es läuft da also wirklich schön, ja, und die Grafik ist wirklich toll und das Spielkonzept ist total was mal was anderes, ja. Also war ich ein bisschen abgeschreckt, ja. Und ich merke auch, dass es ein bisschen Probleme hat mit der Langzeitmotivation. Aber ansonsten, ich muss sagen, diese Formen, ja, die es da gibt, das fängt erst mit ganz einfachen Formen an, die muss man da umwickeln. Das ist gar nicht so einfach, wie gesagt, wie sich das anhört, weil da ja Ecken und Kanten sind und da rutscht dann auch mal so die Schnur daran ab, ja, und da muss man wieder zurück machen, wieder vormachen und man muss da auch eine gewisse Prozentzahl damit erreichen, ja, mit der Schnur wird quasi das Teil eingefärbt auch und je mehr man davon eingefärbt hat von dieser Figur, desto mehr Prozent erfüllt man natürlich und dann kriegt man auch entsprechend Punkte und Belohnungen etc. Und dieses Zen, ja, bauen. Das kann man schon tatsächlich so sagen, weil wie gesagt, die Musik ist schön sphärisch. Es ist entspannend, trotzdem, dass man eigentlich bei diesem Umwickeln manchmal zur Verzweiflung getrieben werden müsste. Ja, aber durch das Aussehen, durch das Ambiente, durch die Musik und muss man sagen, wird man immer ruhig gehalten, ja, auch wenn das teilweise richtig schwierig ist, das zu lösen. Und da kommen dann richtig komplizierte Figuren hin oder darin vor. Und Video ist auch darin. Ich habe den Market Link da mal mit reingesetzt. Und da könnt ihr euch ja auch mal das Video angucken, bevor ihr es installiert. Es ist nicht kostenlos. Ja, $2,49 kostet Zenbound 2 oder Zenbound 2. Ja. Und schön die Beschreibung, ja. Ich lese nur mal den ersten Satz vor. Wrap your mind around wood and stone. Become Zen. Ach, ist das nicht schön, ne? Und damit, weil ihr jetzt so richtig entspannt seid, ja, sage ich, das war's für diese Woche vom Uncast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und erreichen könnt ihr den Uncast, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, Zusatzinformationen oder wenn ihr auch selbst einen Beitrag mir schicken wollt, nehmt ihn auf, schickt ihn mir und dann gucke ich, dass ich ihn einbauen kann in die Sendung. Wenn ihr also über etwas was loswerden wollt, ihr könnt mir auch gerne Voicemail schicken und so weiter. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Also ihr könnt mich erreichen über Google Plus Uncast, einfach oben das Suche angeben. Oder ihr schickt mir eine Mail uncast@thenetcasts.com und dort findet ihr auch die Seite uncast.thenetcasts.com. Immer auf die Mehrzahl achten, das S nicht vergessen, ja, netcasts.com, ja. Und da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Antennen steif und auf Empfang. Vielleicht wird es nächste Woche wieder was Interessantes geben. Abwarten, ja, Orakel, Orakel. Also bis denn, sage ich Tschüss.